Geh mit deinen Streitkräften, pack dir die Luftwaffen ein. Nimm die Bomben und Raketen, Nervengift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Parole, Heimat, Toten, Flug und Let's go, Mess. Komm, GI, und stimme ein. Gehe über den großen Teil. Wollen echte Patrioten sein. Gehe über den großen Teil. Komm, GI, lass die Freiheit weh'n. Gehe über den großen Teil. Lass als Freunde beieinander stehen. Gehe über den großen Teil. Komm, GI, mach Rammstein weh'n. Gehe über den großen Teil. Deine Atomraketen wollen wir nicht. Gehe über den großen Teil. Geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffen ein. Nimm die Bomben und Raketen, nimm Gift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Parole, Heimat, Toten, Flug und Let's go West. Komm, GI, und gehe heim. Gehe über den großen Teil. Wir könnten dann vielleicht Freunde sein. Gehst du endlich wieder heim? Ist denn damit gemeint? Lars von, hör das an! Das Volk heißt heute Multikulti. Uno, NATO, Wall Street, Lass. Limpakas! Für die, wenn es mal knallt, jeder gern sein Leben lasst. Ich aber nicht! Das Recht, das uns doch alle doch irgendwie betrifft. In Wort und Bild und Schrift. Die Freiheit, sich zu treffen. In Parteien und Verein. Ist leider nur eine Farce. Das denk ich nicht allein. Freiheit hängt der hier schon seit langem von uns allen sehr vermisst. Wer setzt sich denn auch heute gegen Unrecht noch zur Wehr? Wer muckt denn hier noch auf? Wer hat noch wirklich ein Begehr? Wer stellt hier noch Fragen? Wofür dienen wir? Und für welche Interessen befiehlt man uns denn hier? Ja, für wen denn? Das Volk heißt heute Multikulti. Sein Leben lasst. Ich aber nicht. Das Recht, das uns doch alle doch irgendwie betrifft. Ich auch. Doch wie steht's um unsere Freiheit? In Wort und Bild und Schrift. Geschissen. Die Freiheit hat sich zu treffen. In Parteien und Verein. Ist leid. Lüge nur, kein keiner sagt noch offen, was er denkt. Demokratur. Und in dieser Bundeswehr, ohne Ehre, hohl und leer, macht der Herr Minister das Soldatensein so schwer. Wo Tradition, wo Vaterland nur Fremdworte noch sind. Und im Bundeskanzleramt der Auftrag nicht mehr stimmt. Zu Befehl, Mr. President. Söldnertruppe, die Armee so gern missbraucht. Doch das ist oben Schnuppe, die sind halt angehaucht. Vom falschen Geist US-Reis, Ostküstendiener nur. Betreibt man in der Truppe andauernd die Zensur. Wer abseits der Mitte als deutscher Demokrat diesen Zustand beim Namen nennt, war längste Zeit Soldat. Ihr Leute, hilft unserem Bundesvater nicht zu wünschen übrig. Das Volk heißt heute Multikulti. Ohne NATO, Wall Street, Glas. Freddy, wenn es mal knallt, jeder gern sein Leben lässt. Das Recht, das uns doch alle doch irgendwie betrifft. Ich auch. Doch wie steht's um unsere Freiheit? In Wort und Bild und Schrift. Ich Klappe halten still, das Vaterland verraten ist heut Beförderungsdrill. Man hat nen Hargerber Fett zum Dienstherren gemacht. Das ist der Mann und Zustand, über den die Welt nur lacht. Nun holt man fremde Homos Frauen zur Truppe noch hinein und die als Hip-Sheriffs Amerikas, während sie noch schreien: Soldaten sind Bürger! Das Volk heißt heut Multikulti. Wir euch Typen dienen und dem falschen Zweck. Kanonenfutter sind wir nicht, wollen nicht in Bosnien ruhen. So durch einen anderen Dummen, der euch dient und eurem Tun. Für uns gilt noch das Grundgesetz und der Soldateneid. Und wir kämpfen nur für Deutschland, nicht für eure Obrigkeit. Raus aus der NATO, jawohl! Unser Volk, das ist das Deutsche. Schinkefinger hier, das Recht, dass man mit Füßen tritt, durch euch

ich sehen deines Himmels blau, wie Heimatland Ade. Du stöhnest schwer aus Feld und Au, wie Heimatland Ade. Und frage mich, wie geht es an, dass dich der Feind so schänden kann, wie Heimatland Ade. Gott weiß, zu dir steht stets mein Sinn, muss so sehen, wie du stirbst dahin, lieb Heimatland Ade. Über Deutschland liegt ein Leichentuch, lieb Heimatland Ade. Und ich schreibe in mein Liederbuch, lieb Heimatland Ade. Dein Tod bricht mir das Herz entzwei, ich spür der Feinde Tyrannei, lieb Heimatland Ade. Über Deutschland senkt sich tiefe Nacht, wenn man dich erst feig hier umgebracht, lieb Heimatland Ade. Das kann doch nicht das Ende sein, lieb Heimatland Ade, dass man dir setzt hier den Leichenstein, lieb Heimatland Ade. Darum vernimm nun meinen Schwur, ich bleib dir treu als Troubadour, lieb Heimatland Ade. Und wenn die Welt voll Teufel wär, ich sing bis zu deiner Wiederkehr, lieb Heimatland, auf Wiedersehen. Und wenn die Welt voll Teufel wär, ich sing bis zu deiner Wiederkehr, lieb Heimatland, auf Wiedersehen. Steht, wenn die Fahne überhängt.